Hallo, liebe kleine Cast-FreundInnen, hier spricht Anne und ich habe noch ein paar kleine Infos für euch, bevor es gleich mit der neuen Folge losgeht. Zum einen, wir sprechen darin kurz das Thema Depression und Suizid an, wobei wir inhaltlich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen oder das Ganze bildhaft beschreiben. Aber wenn das Ganze gerade noch zu viel für euch ist, dann passt auf euch auf und hört die Folge vielleicht lieber ein anderes Mal. An einer anderen Stelle werdet ihr außerdem bemerken, dass Juliane die Situation um Gaulands Badehose ein bisschen anders darstellt, als sie eigentlich abgespielt hat. Und ich habe sie aufgrund sommerlicher Temperaturen, die mir aufs Gehirn gedrückt haben, leider auch nicht korrigiert. Die kurze Fassung lautet, ihm wurde nicht die Badehose geklaut, sondern seine Sachen, die er zum Baden abgelegt hatte. Und deshalb wurde er in seiner Badehose nach Hause begleitet, was wir ja eigentlich auch alle durch das allseits bekannt gewordene Foto gesehen haben. In seinem ekelhaften, geschichtsklitternden Kommentar ging es außerdem um einen Vogelschiss, nicht um einen Fliegenschiss. Auch hier lag Jule knapp daneben. Ansonsten haben wir auch kurz über die Situation in den USA gesprochen, wo geflüchtete Familien getrennt und die Kinder jeweils in Käfige gesperrt wurden. Da ein gemeinsamer Aufnahmetermin für Jule und mich nur manchmal schwer zu finden ist, haben wir diese Folge vorproduziert. Und diese grauenvollen Nachrichten waren da noch ganz frisch. Insofern konnten wir nur den damaligen Nachrichtenstand abbilden, wollten das Thema aber auch nicht unerwähnt lassen. Nun denn, auf geht's, eine neue Folge unter zwei mit jeder Menge Gedankenfutter wartet auf euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleiner Cast mit dem Format Unter zwei. Unter zwei, was heißt das? Das ist Jule. Hallo. Und das ist Anne. Hallo, also ich. Und wir beide unterhalten uns über das, was so die aktuelle Nachrichtenlage prägt und uns bewegt. Und ich möchte gleich mal damit einsteigen. Wir haben das ja ganz neu gestartet, neulich erst. Und ihr habt uns ganz zauberhaftes Feedback dazu gegeben. Das freut uns sehr. Ich weiß nicht, Jule, du hast auch, glaube ich, gutes Feedback bekommen. Ja, sehr gutes Feedback und große Freude darüber, dass wir ein bisschen kürzer geworden sind. Also nicht ganz so kurz, wie wir es euch versprochen hatten, aber doch ein bisschen kürzer als bisher. Ja, auch geil. Ich dachte auch so, ja, wir haben irgendwie 30 Minuten angekündigt, sind gleich mal bei 40. Auch egal. Hey, das ist Anfangsschwierigkeit. Genau. So ist das. Und, und das, was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass ihr das wertschätzt, dass wir uns den aktuelleren Themen gerade widmen wollen, aber halt in einer kürzeren Form. Wir haben ja sonst auch monothematisch viel gepodcastet, das werden wir auch weiterhin machen, aber das war erstmal sehr ermutigend, dass ihr diese ja kleinere Form auch gut findet und ja, hat uns ermutigt, ne? Deswegen sitzen wir wieder hier, Anne. Genau, und vor allem, mich hat besonders gefreut, dass ihr meine Sound-App genauso mögt wie ich. Oh nein, oh, it's back. Of course it's back. Ich wollte mich noch rächen mit irgendwie so einer Gegen-App oder sowas, aber gut. Eine Gegen-App, okay. Na gut, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja jetzt erst die zweite Folge. Wir können werde mir einfach so ein Keyboard anschaffen mit Soundeffekten. Das ist einfach das Ding. Oh mein Gott, ja. Das wäre natürlich so ein Next-Devil-Shit, so wie bei Bob's Burgers. Ja, finde ich auch gut. Aber ich glaube, da wirst du bei mir sowieso nur offene Türen einrennen. Das ist das Schlimme. Ich glaube, es ermutigt dich eher. Genau. You're enabling me. Ja, aber insofern, wir haben uns sehr gefreut und machen da natürlich auch gerne weiter. Und heute oder dieses Mal haben wir uns unter anderem ein Thema rausgesucht, ja, was mich persönlich ja sowieso sehr stark beschäftigt in meiner täglichen Arbeit. Und zwar, das ist das Thema Hass und Gewalt im Netz. Juhu, Fun Times. Also wie ich drauf gekommen bin oder warum ich das vorgeschlagen habe, dass wir uns das nochmal vorknüpfen, das hängt damit zusammen, dass es ja ja, jetzt die Nachrichten gab, dass Kelly Marie Tran von, die eben Rose Tycho bei Star Wars gespielt hat, ja, so krass angegriffen wurde, ja, offensichtlich vor allem auf Instagram, dass sie einfach ihren Instagram-Account nicht gelöscht hat, aber zumindest komplett sich da zurückgezogen hat und eben aber auch vor allem alle alten Sachen da gelöscht hat. Also im Grunde gibt es jetzt den Account nur noch mit einer Bio und ihrem Bild und das war's. Was total krass ist, und dann deswegen, wo Instagram ja irgendwie der Happy Place geworden ist eigentlich für viele Leute, nachdem Facebook irgendwie zum Müllabladeplatz politischer Debatten wurde und dass nun auch Instagram da reinkommt oder also die Plattform dafür auch missbraucht wird, diese Hasskampagnen zu fahren. Ja, also ich glaube, ab einer gewissen Reichweite ist leider auch Instagram genauso. Absolut, ja. Das, der Müllort. Ja. und letztendlich war es ja auch so, Daisy Ridley, die ja, ja den Hauptcharakter mittlerweile spielt bei den neuen Star Wars Filmen, die war ja schon vor ein paar Jahren auch, die war eigentlich auch super aktiv auf Instagram und hat da total schöne Sachen gemacht, einfach so, ne, so ist eine junge Frau, die gerade steil geht mit ihrer Karriere und sich freut, das mit anderen zu teilen. Und die war dann auch irgendwann weg, weil sie halt, ja, einfach so, so viele Angriffe bekommen hat, dass sie gesagt hat, es geht nicht mehr. Willst du etwa sagen, das sei geschlechterspezifisch? Das kann ich mir kaum vorstellen. Wer weiß. Ich glaube, da könnte es einen Zusammenhang geben. Ja, der Witz ist ja, oder der Witz, naja, bei Kelly Marie Tran haben sich ja jetzt auch Leute zu erkennen gegeben, die das offensichtlich gemacht haben. Also, dass es nicht einfach nur war, hier sind irgendwie ein paar Hanseln, die das scheiße fanden, sondern wirklich auch, dass das eine gezielte Hasskampagne letztendlich war. Also, dass sich zumindest das jetzt so eine ja antifeministische Männerrechtlergruppe, möchte ich jetzt mal sagen, supposedly Männerrechtler, also in Anführungszeichen, das auf die Fahnen geschrieben hat, diese Entwicklung bei Star Wars, die eben einfach ein vielfältigeres Line-Up bedeutet und eine andere Art, auch die Geschichte zu erzählen oder zumindest eben auch mit anderen Leuten vor allem die Geschichten zu erzählen, dass sie das halt ja attackieren und beenden wollen. Also die heißen wirklich auch Down with Disney's Treatment of Franchises. Mhm. Also so diese, was sie darunter verstehen, ist einfach weiter nur weiße heterosexuelle Männer in Hauptrollen, nehme ich an. Ja, genau. Mhm. Also klingt logisch. Sie nennen es Forced Diversity, ne? Also forcierte Diversität. Ist klar. Down with Disney und gerade auch die Produzentin, die ja da sehr, sehr treibend dahinter ist, die Kathleen Kennedy, die ja auch viel dafür gesorgt hat, dass es überhaupt ja so weitergeht mit dem Star Wars, mit der Star Wars Saga, die ja, die werden einfach gezielt aufs Korn oder ins Ziel genommen und wo man eben merkt, okay, es ist einfach krass, dass, also man muss sich das wirklich mal reinziehen, ne? Allein die Tatsache, dass du in deinem Fandom, wie jetzt eben Star Wars, plötzlich nicht mehr nur weiße Typen siehst, führt dann diese weißen Typen offensichtlich dazu, so am Rand zu drehen, dass sie, ja, dass sie gezielte Hasskampagnen halt fahren, bis hin zu, sie wollen jetzt halt komplett alles wieder umkehren und nur noch weiße. Gab es nicht auch heterosexuelle weiße Männer? Star Wars Version, wo so ein Fan in Anführungszeichen alle weiblichen Charaktere rausgeschnitten hat. Oh Gott, ja. Was ja gerade beim letzten Film unfassbar. Geil ist, ich finde, es hat, also was mir so auffällt an diesem, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Star Wars Fan, ich bin Star Trek Fan. Und es geht beides. Nee. Mit Hunden und meinen Hunde Augen ist das nicht mögen. Miteinander vereinbar. Doch, doch. Und ich habe auch das Franchise mehr oder weniger aufgegeben mit den neuen Fortsetzungen, aber das ist for another time. Also ich verfolge das nur so am Rande, aber ich habe das auch mitbekommen, was da passiert ist und es hat mich ziemlich geschockt. Was ich nicht mitbekommen habe, ist dieser Satz oder dieses Argument Forced Diversity, was natürlich komplett lächerlich ist, wenn man sich gerade die USA anguckt, wenn man da rausgeht. Also zumindest in großen Städten wie New York oder Los Angeles, die sind extrem divers. Also es braucht schon echt Kartoffeln auf den Augen, um nicht zu erkennen, dass das nicht eine, also dass es keine Erfindung ist, dass dieses Land divers ist. Und naja, und ganz ehrlich, wenn du dann da weiter denkst, es geht ja in um Star Wars ums ja. fucking Universum. Also es ist jetzt nicht irgendwie ja. beschränkt auf Posemuckel, wo vielleicht vor allem weiße Männer wohnen, sondern das einfach mal, das war ja das Absurde an den bisherigen Filmen dann eher, dass du alle mögliche Vielfalt an Außerirdischen hast und bis hin zu den Androiden und Robotern, aber die tatsächlichen humanoiden Charaktere, die alle weiß sein. Die klar. sind vor allem männlich und vor allem weiß. Also ja. das ist ja vollkommen absurd. Na, das ist dann auch, wird dann auch zu viel Fiction in der Science Fiction, wenn auch noch Frauen anfangen mitzumachen, ist doch klar. Also, ja, ist so krass, logisch. Ich weiß. Was ich sehr süß fand, war, dass Mark Hamill seine Unterstützung also Luke Skywalker. Der große Luke Skywalker hat sich solidarisch erklärt mit Kelly Marie Tran und hat auch mehr oder weniger diese Loser, die sich jetzt so aufregen, da entsprechend behandelt, was ich super fand. Und aber es ist total bitter, weil es natürlich auch einfach in einer Reihe von Harassment und von Mobbing steht gegenüber erfolgreichen Frauen im Entertainment-Business, vor allem eben in den USA, aber natürlich auch anderswo. Ja, und ich meine, was ich halt immer so denke, du musst jetzt echt mal reinziehen. Du findest einen Film scheiße, so sehr, dass du nicht mal die Leute, weiß ich nicht, die das jetzt produziert haben oder was auch immer angreifst und schon gar nicht inhaltlich, sondern wirklich die reale Person rausgreifst, ja, und nicht obwohl du vielleicht die Figur, die für sie geschrieben wurde oder die sie halt gespielt hat, problematisch fandst oder nicht gut fandst. Aber also dieses, wenn es danach geht, ja, was ich an Filmen scheiße fand, ja. was ich da schon alles, wenn ich da alles schon hätte belästigen müssen, also diesen Schritt überhaupt zu gehen, genau. das ist dann auch so durchzuziehen, das finde ich halt so krass. Also es ist einfach schon so ein Terrorisieren halt. Ja. Und das steht ja wirklich in keinem Verhältnis zu, man wünscht sich bestimmte andere Charaktere, was ja auch absurd ist, wie gesagt, wenn man weiß, dass vor allem bisher gerade auch weiße männliche Charaktere nun wirklich nicht zu kurz gekommen sind in dem Fandom. Ja, es ist einfach Frauenfeindlichkeit. Und wir alle, die wir nicht so aussehen, uns jetzt gerade freuen, dass wir auch andere Menschen sehen, vor allem Charaktere, mit denen wir uns identifizieren können. Und gerade ja. Rose Tycho ist ein ganz, ganz großartiger Charakter, gerade in dem letzten Film. Und ich bin ja auch Kelly Marie Tran vorher schon auf Instagram gefolgt und habe mich immer total gefreut, was sie da so macht. Also es ist wirklich so, dass man, das ist so ein exzellentes Beispiel dafür, was halt passiert, wenn wir die ganzen rassistischen, sexistischen, homofeindlichen und was auch immer Angriffe als Meinungsfreiheit verteidigen und oder so darstellen, als wäre das irgendwie Teil von, man würde nur seine Meinung sagen, während halt klar ist, dass die Menschen, die das Internet auf eine gute Art und Weise nutzen wollen, damit einfach mal komplett rausgeschmissen werden. Ne? Das ist ja auch leider genau das, was die wollen. Naja, und es ist halt, eben steht in der traurigen Tradition, also Leslie Jones ist ja auch ein bekanntes Beispiel dafür. Ja, Ghostbusters, das genau. Das erste Mal ist genau, wo sie einfach massiv dafür angegriffen, gemobbt wurde, dass sie in einem Film eine Hauptrolle gespielt hat, der ein komplett weibliches Cast hatte und eben Ghostbusters hieß, was auch sozusagen die kleinen Gehirne von den Fanboys zum Explodieren brachte und so viele Kindheiten 30 Jahre später noch ruinierte. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Das ist wirklich, also wenn Remake dazu reicht, um deine Kindheit zu ruinieren, dann hast du irgendwie echt vielleicht andere Themen in deinem Leben, die du mal angucken müsstest. Das auch, aber es ist halt auch so, ne, wenn du denkst, du bist dann immer heiß, ja, wir sind doch schon viel weiter und was wollt ihr dann noch mit eurer Geschlechtergerechtigkeit, ihr Feministin? Und dann kriegen die schon die Krise, wenn mal irgendwie ein Film nur mit Frauen da ist. Ja. Der ja. kein Porno ist vielleicht. Ne? Also es ist einfach. Ja, ich frage mich auch, warum kann man nicht einfach weggucken? Also ich meine, wie viel Sachen ich einfach nicht gucke, weil sie mich nicht interessieren oder weil ich sie schon in der Idee langweilig oder blöd finde. Na, entweder das oder tatsächlich auch, also es ist ja am Ende auch eine große Chance, ich liebe ja auch Star Wars, obwohl ich da bisher so wenige Figuren hatte, mit denen ich mich jetzt in dem Sinne identifizieren kann. Also Leia ist natürlich super, aber ist es halt auch die einzige so. Und also, dass das dann offensichtlich dieser Teil der männlichen Bevölkerung zu viel empfindet, als zu sehr eine Zumutung empfindet, sich damit identifizieren zu müssen. Also das bringt müssen ja wieder sie auch sehr zum ja Vorschein, also, wie tief diese Frauenfeindlichkeit dann auch für sitzt. Für sie gibt es ja andere Figuren sicherlich. Also das ist, ich weiß gar nicht, was da auch für eine Logik denn da steckt, dass jede einzelne Figur als Projektions- oder Identifikationsfläche dienen muss. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt kaum aus. Das ist ja auch nur eine billige Ausrede. Bei Star Wars, aber mit einem Roboter würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt identifizieren. Trotzdem sind das natürlich irgendwie Heldenfiguren. Vielleicht eine Frage noch an dich, weil ich das auch nicht so verfolgt habe. Ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, war, dass der Charakter, den sie spielt, einfach nur so ein Filler gewesen sei. Also quasi keine eigene wirkliche Geschichte hätte oder keine Hintergrundgeschichte. So ein Füllsel, eine Füllselfigur. Wie siehst du das? Nee, finde ich tatsächlich nicht. Und gerade auch in Bezug auf, sie ist die Figur, die mit die härteste Kapitalismuskritik in dem Film loslässt. Also das ist schon nicht unwichtig, was sie da macht. Also ganz im Gegenteil. Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht und ich hoffe auch, dass sie da noch stärker in den künftigen Filmen auftauchen wird und noch mehr von ihrer Geschichte erzählt wird. Klar, aber als Füllsel habe ich sie nur wirklich nicht empfunden. Okay. Also klar, mehr geht da immer, aber im Gegenteil, ich fand sie echt eine sehr große Bereicherung für den Film. Ja, umso trauriger, dass sie, ja, was soll man dazu sagen, dass sie quasi dafür bestraft wird, dass sie einfach eine Rolle spielt. Ja, also ich kann nur hoffen, dass sie da wirklich sich nicht beirren lässt und vor allem auch jetzt den Support. Ich meine, es ist ja das Schöne, dass dafür jetzt auch viele Menschen ihr ausgesprochen haben, wie gut sie fanden und wie gerne sie sie wiedersehen möchten. Also, dass sie da sich jetzt vor allem von tragen lässt. Aber klar, es ist abgefuckt, dass das überhaupt erst passiert ist. Und es ist vor allem, was mich jetzt so abfuckt, ist ja auch die Tatsache, es geht ja in Star Wars sprichwörtlich um Gut gegen Böse, ja? Mhm. Und diese Typen, die das machen, also, die sehen sich auch noch als Rebellen. Die nennen sich wirklich die Rebel Alliance und das ist so, nee, das ist ganz genau das Gegenteil von dem, was die Rebellen machen. Wenn ihr den Film mal wirklich guckt und versteht, dann solltet ihr einfach verstehen, dass ihr tatsächlich sprichwörtlich auf der dunklen Seite der Macht steht. Ja, aber das knüpft ja auch an eine größere gesellschaftliche Bewegung, die behauptet, dass das Abspringen von Menschenrechten gegenüber Minderheiten auch die neue Avantgarde sei oder die neue der neue heiße Scheiß irgendwie. Also das ist einfach eine komplette Umkehrung natürlich von Realität. Und da passt das einfach rein. Ja, naja, und das ist halt umso tragischer, wenn man sieht, also es gibt ja auch nicht nur in den USA und nicht nur, wenn es irgendwie bekannte SchauspielerInnen betrifft, diese Fälle, sondern wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch in Deutschland, wie mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das auch missbraucht wird, um zum Beispiel die Accounts von Frauen of Color auf Twitter zu sperren zu lassen, die sich halt antirassistisch engagieren. Also wir merken, das wird richtig als Werkzeug missbraucht, was viele vorher schon gesagt haben bei diesem Gesetz, dass das ein Problem sein wird. Aber dass natürlich, dass jetzt vor allem rechte und antifeministische Kreise und dergleichen das jetzt ausnutzen, um unliebsame Menschen von Plattformen zu verdrängen. Und das ist ja eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, eben nicht nur, wenn es eine bekannte Schauspielerin betrifft, sondern eben auch, ja, einfach Leute aus unserer Twitter-Timeline, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und eben der Aufreger in dem Fall ist nicht, also so verstehe ich das, nicht nur, dass das Gesetz irgendwie angewendet wird, sondern dass es so sehr, also gefühlt sehr einseitig angewendet wird und das in die andere Richtung. Genau, also während es leichter ist, Frauen of Color, die sich antirassistisch engagieren und vielleicht mal einen krassen Spruch drücken, zu verbannen, passiert auf der anderen Seite nichts mit den rassistischen Angriffen, die sie erleben müssen, ne? Ja, was auch mit der, natürlich muss man auch sagen, mit der schieren Masse zu tun hat. Also ich habe immer wieder das Gefühl, Twitter ist eigentlich unbenutzbar geworden für mich. Also ich habe schon eine Timeline, die sehr wenig Deutsch nur noch ist. Und wenn ich aber mal in so einen deutschen Hashtag einsteige und dann mal reingucke, ist es wirklich das Gefühl, zwei Drittel geflutet von rechtslastigen bis rechtsradikalen Anschuldigungen, Verschwörungstheorien, Hasstiraden. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch in Worte fassen soll. Also es ist einfach eine große Masse an Laut und Laut, was so auf einen einströmt. So, dass man das Gefühl hat, okay, das Netzwerk ist da irgendwie verloren und vielleicht auch einfach hilflos. Ich habe keine Ahnung. Also ich reporte die Accounts auch gar nicht mehr, weil es einfach so viel ist. Und das ist wahrscheinlich auch die Strategie. Dahinter. Absolut. Das steckt halt dahinter. Und das ist ja am Ende gerade bei Antifeministinnen eine beliebte Strategie, das so zu machen. Ne? Also so immer geballt und im Mob anzugreifen, dass das einfach zu viel ist für gerade für Einzelpersonen. Also das sind alles Sachen, die haben FeministInnen schon ganz lange gesagt und ganz lange kritisiert und passiert ist da immer noch nicht wirklich was. Und das ist einfach sehr frustrierend gerade. Und ja, ich bin ehrlich gesagt auch gerade so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, was die Hoffnung für solche Plattformen angeht. Ja, das ist ja sowieso nochmal so ein Ding, was man immer wieder betonen muss, dass die ganze Wut oder die ganze Aufmerksamkeit, was Hassrede im Netz oder im sozialen Netzwerk angeht, eigentlich dann explodierte, als nicht mehr in Anführungszeichen nur die Frauen betroffen waren, sondern auch auf einmal die männlichen Chefredakteure von Medien entsprechende Nachrichten bekommen haben. Und da ist es dann plötzlich zum Thema geworden. Das finde ich auch nochmal erwähnenswert und das werde ich auch nicht müde, immer wieder zu sagen. Dieses Thema ist bekannt und wer sich feministisch geäußert hat, auch schon vor Jahren, hat dafür auch schon vor Jahren auf die Fresse bekommen und zwar massiv. Es ist nichts Neues. Es ist wie immer, wir sind das Frühwarnsystem, aber man hört halt nicht auf uns. Nee, und es ist auch nicht so wichtig, weil in Anführungszeichen selbst schuld, ne? Man ist ja irgendwie schuld, dass man Feministin ist und denkt, dass das halt einfach deine Frauenrechte Menschenrechte sind. Das ist halt ja, und du bist halt einfach zu kontroverse Meinung. Zu empfindlich. Du bist dann immer zu empfindlich, ne? Ja. Ja. Ja, everything is terrible. Alles wie gesagt, fun times. Fun times. Nichtsdestotrotz macht mich dann wiederum hoffnungsvoll, dass halt gerade die letzten Star Wars Filme wirklich nochmal alle Rekorde gebrochen haben, dass ich irgendwie Bilder von kleinen Mädchen sehe, die Cosplay als Rey oder als Rose Tycho machen und das ist, glaube ich, das, wo wir uns drauf festhalten müssen. Und gefloppt ist ja wohl Solo, habe ich mitbekommen. Also oh Gott, ja. Der nun aber zu wieder Recht, gerade den gesagt. Jungen, weißen Strahlemann Heteroart in den Mittelpunkt stellt. Das hat ja wohl nicht so funktioniert jetzt. Nee, und also selbst als wirklich großer Star Wars-Fan muss ich sagen, diesen Film hätte es nicht gebraucht. Oder zumindest nicht in dieser Form, sagen wir mal so. Das ist meine Kurzrezension. Sehr gut. Das sollten wir als neue Kategorie einführen. Jetzt würde auch so ein Soundeffekt passen von dir. Okay. Ein dafür soll ich jetzt einen Soundeffekt machen? Ja, für die Kurzrezension zu dem Solo-Star-Wars-Film. Okay, Moment. Ein Geräusch. Nee, ich finde eher ein oh, ja, ich habe einen. Moment. Cool story, bro. Okay. So, yeah, thanks for the input, aber no. Genau, okay, dann können wir ja vielleicht zum nächsten Thema überleiten. Ja, nicht weniger. Auch so schön, ja. Genauso schön wie Hass im Netz. Ja. Mindestens. Ja, es gibt ja auch irgendwie. Auch ja miteinander verknüpft wieder. Genau, wollte ich gerade sagen, es gibt ja eine Verknüpfung, weil auch da irgendwie der Sturm im Wasserglas alias Twitter auch dazu getobt hat. Es geht um Badespaß und Badehosen und aber kein Badespaß für Nazis. Kein Badespaß für Nazis und Gaulands Badehose, die auf einmal weg war und zum Zivilisationsbruch erklärt wurde. Was sagen wir dazu? Oh, sie sagen, what the fuck? Und nee, sag's doch, sag's doch vielleicht an. Jetzt fang mal an mit dem Geräusch. ich würde sagen, dazu passt das hier. Fuck you! Sehr ausdrucksstark heute, sehr ausdrucksstark, ja, deine Geräusche. Ich finde das gut. Vielleicht müssen wir kurz für alle, die unter einem Stein gewohnt haben, letzte Woche kurz sagen, was passiert ist. Naja, der Witz ist ja auch, es ist jetzt irgendwie, das war jetzt Anfang Juni und man hat das Gefühl, seitdem sind schon wieder so 1000 Sachen passiert, aber ich fand es trotzdem wichtig, das nochmal rauszugreifen als Thema, weil es halt so exemplarisch funktioniert für wie weit diese ganze Verschiebung nach rechts einfach mittlerweile schon stattgefunden hat. Und wie dieser Rechtsruck ist ja schon auch immer als Wort schwierig, weil letztendlich klar ist, da waren schon immer rechte Kräfte am Werk und rechte Strukturen und rassistische Strukturen. Und die wurden halt jetzt nochmal neu aktiviert mit so einer AfD zum Beispiel. Aber wieso diese gerade die Sprache, die auch verwendet wird, die Begriffe, die verwendet werden, um das zu beschreiben, was dann da passiert, einfach pervertiert wird und aber auch immer brutaler wird. Also wie man merkt, dass da so Stück für Stück das, was wir irgendwie schon mal als Konsens hatten mit, da sind wir jetzt schon mal weiter, dass es auch so abgetragen wird. Und deswegen wollte ich das mal besprechen. Ja. Konkrete Anlass oder das letzte konkrete Fall, der mir einfällt, war, ist der Fall vom Fliegenschiss. Also Alexander Gauland, der Vorsitzende der AfD in Deutschland, hat gesagt, dass die nationalsozialistische Zeit in Deutschland nur ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte sei, die ja auch irgendwie mit seltsamen Längen betitelte. Vogelschiss oder Fliegenschiss? Es war auf jeden Fall ein Schiss. Nee, Fliegenschiss, ja. Und okay. Ich glaube, er sprach auch von 2000-jähriger Geschichte, wo man sich dann auch fragt, also 1871 war meiner Erkenntnis nach die Gründung des Deutschen Reichs, aber you do you, Alexander Gauland. oder die Einigung, wie auch immer. Es ist völlig absurd natürlich und aber auch natürlich die ganz klar diese Skandalisierungsstrategie, das heißt, das Unsagbare wird sagbar, weil dadurch, dass es gesagt wird, es wird auch wiederholt, dadurch festigen sich Lügen, festigen sich auch diese Aussagen, müssen immer wieder revidiert werden. Es gibt diesen Empörungsaufschrei, noch gibt es den, muss man ja vielleicht auch sogar noch dankbar sein. Der sorgt aber eben auch wieder für eine Öffentlichkeit für diese Aussagen und auch dafür, dass sie irgendwie auch anschlussfähig werden und Leute sich denken, ach ja, vielleicht hat er recht. Das Problem ist halt, selbst wenn man sie widerlegt, muss man sie ja aufgreifen und damit trägt man auch zur Normalisierung bei. Also es ist wirklich ganz schwierig und ganz beschissen, wenn halt Leute, wie jetzt speziell von der AfD, ja bewusst da diese Strategie fahren, oder auch ein Trump macht das ja auch so, ne, also dass damit was normalisiert wird, genau, was, wo eigentlich klar ist, das ist nicht normal und das darf nicht so einsickern und so selbstverständlich es ist auch benutzt einfach werden. Und dann ist es ja auch die Strategie, das zu sagen, diesen Tabubruch zu begehen und dann im nächsten Schritt wieder zurückzurudern und so einen drauf zu machen auf, nee, das habe ich ja alles ganz anders gemeint, ihr habt mich alle falsch zitiert, da. Also das ist so ja dann die Strategie dahinter. Das ist ja auch wirklich nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert. Nee, und eben dem gegenüber steht dann ist ja sogar belegt als AfD-Strategie, das weiß man ja auch. Das ist genau, da gibt es entsprechende Leaks, aber dem gegenüber steht dann halt so ein Fall, dass ihm einfach mal verdammt nochmal die Badehose geklaut wird und dann echt Medien Deutschland darüber debattiert, ob man die Fotos zeigen kann von ihm, wie er irgendwie mit dem Handtuch nach Hause läuft, von einer Polizistin begleitet oder nicht. Und das ist dann, und das wird dann der Zivilisationsbruch, also diese Fotos oder also die Fotos und die sozusagen der Akt dieses Diebstahls, das ist der Zivilisationsbruch, nicht, dass man den Holocaust kleinredet. Das ist halt oder der Holocaust an sich, ja, offensichtlich. Ne? Also diese, was ich halt krass finde, dass ja solche Aussagen eben auch konkret von Journalisten kamen, die sonst überhaupt keinen Schmerz damit haben, genau krasse Bilder zu zeigen für die Klicks. Genau, auch überhaupt null Mitgefühl zu zeigen, wenn es um Schlüpferblitzer geht auf dem roten ja, Teppich, ne? Was weiß ich. Oder wenn es darum geht, dass People of Color sich über rassistische Vorfälle beschweren, da sind sie dann plötzlich alle irgendwie im Übertreiben und die Identitätspolitik ist ja eigentlich an allem schuld. Genau, man soll sie nicht haben, ne? Genau. Aber außer wenn so man ist ein weißer alter Mann, dann hat man ganz viele Rechte ja. auf Persönlichkeit und so. Mhm. Das ist schon, diese Prioritätensetzung ist schon interessant, um das mal ganz euphemistisch zu überschreiben. Ja, und das kotzt mich halt einfach an, also weil es wirklich so klassisch zeigt, wie diejenigen, die immer irgendwas von wir wollen hier irgendeine Freiheit verteidigen, ob das jetzt Kunstfreiheit ist oder weiß der Fuchs, oder Meinungsfreiheit, was auch immer, aber am Ende klar ist, nee, die bringen nur ihr eigenes Fell ins Trockene und fallen allen Menschen, die irgendwie marginalisiert werden in dieser Gesellschaft, halt in den Rücken. Also da muss man wirklich nichts erwarten. Nee, und es geht ja vielleicht auch nicht darum, jetzt mal um journalistische Seite anzusprechen, dass man sich jetzt freut über diese Fotos oder so, aber man sollte sie mit der gleichen Art behandeln, wie man dann auch andere Leute behandelt. Ich habe mich schon gefreut, ich gebe es zu. Ja, also ne, das ist ja Privatmeinung, aber es ging ja auch genau. ganz viel darum, wie sollen Journalisten damit umgehen, Journalistinnen. Und ja, das mich hat geärgert, dass wir da so eine Art von Sonderbehandlung oder Extrawurst einfordern. Also wenn dein Medium grundsätzlich keine Bilder veröffentlicht, die Leute irgendwie des öffentlichen Lebens in komischem Lichte zeigen, ist es ja okay. Aber wenn dein Medium das macht, und es gibt eine große deutsche Zeitung, ne, die macht das durchaus, dann finde ich es echt einfach fragwürdig zumindest, da dann zu sagen, das ist jetzt der große Zivilisationsbruch, diesen Menschen hier bei diesem Missgeschick zu zeigen oder sowas. Also das ist, aber gut, das hast du gerade schon gesagt. Naja, und vor allem, was ja auch da passiert ist, also es war ja in dem Fall, Jochen heißt er, ne? Bittner? Weiß ich gerade gar nicht. Jochen Jürgen, bei mir ja, ist er irgendwie der alle gleich. Ja, der glaube ich, Jochen Bittner, genau, von der Zeit. Genau, der das dann auch noch so hingedreht hat, so nach dem Motto, wenn man sich über dieses Foto freut, könne man ja nicht weiterhin Respekt und Menschenrechte und so weiter einfordern. Genau, also es klar, war also die Schlussfolgerung. Ne? Das als logisch. Genau, wenn du zu dem Nazi nicht nett bist, dann kannst du nicht gleichzeitig fordern, dass jemand zu dir nett nee, ist. Nee, da so. Gelten auch keine Menschenrechte mehr. Hallo? Badehose ist Menschenrecht, ist doch klar. Oh Gott, ja. Ja, es ist so. Wir wussten es vorher nicht, aber gut. Ja, aber ja. das sind ja auch, ich sag's jetzt mal so allgemein, sind ja auch vielleicht so Kreise, wo auch immer auf Knöpfchen gedrückt wird und feministisch Einmischung gefordert wird, wenn es halt den Männern passt. Also dann soll man sich mal äußern und so. Und also da, glaube ich, ist jetzt nicht mehr so viel möglich an Beratung. Das sollten wir dann einfach vielleicht mal lassen. Nö, das stimmt. Machen wir aber du hattest, glaube ich, noch auf Twitter einen spannenden Thread zu diesem ganzen Thema gefunden, warum es auch echt ein Problem ist, diese Empathie auch gerade für Nazis und so und rechte Positionen so zu fordern. Genau, ne? Das würde ich gerne einfach mal unkommentiert vorlesen. Es kommt von Catherine Crocker, die ist Doktorandin für Evolutionsökologie an der Universität Michigan, twittert unter Cricket Crocker, was schon ein geiler Name ist. Und genau, ich lese es einfach mal vor, es ist auf Englisch, ich werde es danach noch kurz übersetzen. I really don't know how to tell you, but you're not gonna get points for good form. It makes you look like children. Fascists know this weakness of yours, that you need to think well of yourselves while actually not taking much of a stand, so they exploit you. They do not secretly respect classiness. Classy is for upper crust British boarding schools. They do not respect you for your obsession with classy, because they can see that you really just want them to like and respect you, which makes you just so incredibly easy to lie to. Also auf den Punkt gebracht, der Fred geht noch viel weiter, sagt sie, Leute, ihr seid so besessen davon, irgendwie wie die Good Guys auszusehen und so klasse zu zeigen, aber ganz ehrlich, das ist den Leuten, denen gegenüber ihr das da zeigen wollt, also sprich den Rechtsradikalen und Faschisten, einfach egal. Ja, und ich hab den ja auch gelesen. Also was ich da auch gut fand, was sie herausgearbeitet hat, ist ja, dass dieses ständige sich auf diese Position einlassen, ne, dieses wir müssen die Sorgen ernst nehmen, den Slogan kennen wir ja mittlerweile, glaube ich, alle zu Genüge, dass das ja am Ende dazu führt, dass man selbst sich immer mehr ihren Positionen annähert, aber die sich natürlich überhaupt nicht den anderen Positionen annähern. Und dass man dann am Ende auf der faschistischen Seite steht. Also dass ja, dass das Teil dieser Strategie ist, diese Empathie und oder auch diesen Hang dazu, sich moralisch überlegen zu fühlen, dann auch ausgenutzt wird, ganz klar. Ja. Und eben, es ist nochmal, es ist kein Spiel, es gibt keine Punkte am Ende. Ja. Niemand wird gewinnen. Es ist einfach ich glaube immer noch die naive Vorstellung vieler progressiver oder liberaler Menschen, dass es irgendwann so einen Schiedsrichter gibt, der dann Schiedsrichterin, die sagt, so, Ende, jetzt werden die Punkte verteilt. Das ist halt einfach nicht der Fall, sondern es geht um eine langsame Erodierung von Menschenrechten immer wieder und es geht um eine Verschiebung des Diskurses hin zu wenig Differenziertheit und viel Einfachheit und Vorurteilen und Angst und Hass und das kann nicht gut enden. Nicht mehr. Und ich glaube, also was mir auch immer wieder begegnet, was ich echt erschreckend finde, ist, dass dann viele Menschen es halt immer noch so behandeln, als das wäre ja alles nur ein Missverständnis, ne? So ein Gauland, der meint das ja alles gar nicht so. Also, dass man sich die Grausamkeit der Aussage darüber versucht zu erklären, dass das alles irgendwie anders gemeint ist und darüber aber normalisiert, was er an Grausamkeiten sagt. Sowas wie, natürlich, wir werden sie jagen, direkt nach der Bundestagswahl. Ja, ich meine, das, ja. Also meint er so, ja, das ist exakt, sagt exakt das, was er meint, ja. Ja, also ich muss ja mal an den Spruch denken von, ich glaube, Maya Angelou, die gesagt hat, when they tell you who they are, believe them the first time. Also die sagen uns schon die ganze Zeit, was sie wollen, worum es ihnen geht. Das ist kein Missverständnis. Nee. Und dann ist es natürlich auch Quatsch, sich da auf eine rein argumentative Ebene zu begeben und immer so zu tun wie, ja, wenn ich jetzt nur die ganze Zeit die guten Argumente bringe, dann werde ich das schon auch schaffen, die zu überzeugen. Das ist so, nein. Und gleichzeitig eben auch immer wieder das zu wiederholen, ne? Also diese ja, das ist krassen Tabubrüche immer wieder zu wiederholen, das ist halt auch nicht hilfreich. Ja, aber da sind wir auch schon mitten im kleinen Hass, würde ich sagen. Oh ja. Was ist dein kleiner Hass diese Woche, liebe Anna? Was? Kleiner Hass forever, würde ich auch sagen. Horst Seehofer. Oh. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so erklären muss, tatsächlich. Würde das fast einfach so stehen lassen. Ich glaube, das kann man nicht stehen lassen. Ja, ich finde, eigentlich kann man, oder? Das Einzige, was ich vielleicht in dem Zusammenhang nochmal empfehlen möchte, was wir eh auch nochmal in die Shownotes packen werden, genau, also vielleicht eh nochmal so als generelle Erklärung, wir besprechen ja gerade so diverse Punkte und so zum Hintergrund lesen, wenn ihr euch da noch weiter schlau machen wollt, werden wir euch natürlich auch wieder mit Links versorgen und ich mag ja da immer noch diesen einen Gastbeitrag von Alena, den wir mal hatten zum Thema Heimatministerium und warum dieser Heimatbegriff so ein Problem ist. Und da er der Heimatminister ist, ist das natürlich auch da mit drin. Und vor allem der Heimatminister, vielleicht das noch so als eine Randnotiz, der ja den Integrationsgipfel, ne? Also wenn man weiß, Migration immer sein Dauerthema, der hat ja offensichtlich gar kein anderes mehr. Und dann gibt es einen großen Integrationsgipfel und wer sagt ab? Der Heimatminister. Also, so viel dazu. Und was da gerade mit der Regierung alles passiert und wie er da rummackert, wie gesagt, ich glaube, ich müsste das einfach so stehen lassen, sonst wären wir heute nicht fertig. Es gibt viele wunderbare Analysen dazu, die wir euch geben werden. Und ich habe nochmal was gelesen, was ich sehr interessant fand, so eine strategische Analyse, dass er den Koalitionsbruch gerade bewusst betreibt, dass er den herbeiführen möchte. Hm. Das ist ziemlich beängstigend für mich jetzt so als Wählerin, mal abgesehen. Das ist es ja auch. Also das ist ja die andere Sache. Also, ja, ich war echt ganz froh, dass man nach so ein paar Monaten mal irgendwie eine Regierung hat in diesem Land, aber ja, ja. Gut, das ist halt Horst. Ja, wer hätte gedacht, dass man mal an dem Punkt ist, dass man hofft, dass Angela Merkel da bleibt. Gut. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ja, mein kleiner Hass ist leider auch sehr politisch. Mich beschäftigt der Streit in den USA um die Kinder, die von ihren Eltern getrennt werden bei asylsuchenden Eltern an den Grenzen. Passt ja insofern auch zu der Seehofer-Thema. Ja, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen mein Eindruck, dass wir da so ein Schlaglicht sehen in die Zukunft. Und das bedrückt mich, diese Bilder zu sehen von sehr kleinen Kindern, aber auch älteren Kindern, die wirklich in Käfigen dort, ja, wie soll man dazu sagen, gehalten werden, aufgefangen werden. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das ist ohne selber irgendwie sprachlich zu verrohen. Es fehlen einfach die Worte, wenn man das sieht. Also wir sprechen von Kindern auch unter 4, die dort einfach von den Eltern getrennt werden, auch Leuten überlassen werden, die zum Teil völlig überfordert sind. Kinder weinen. Es gibt zwischen eine Tonaufnahme aus einem dieser Zentren, wo dann einer der dort zuständigen Aufseher in Anführungszeichen noch sagt, ach, wir haben hier noch ein ganzes Orchester und findet das dann noch schon mal witzig, vor Dutzenden, Hunderten weinenden Kindern zu stehen. Das ist schlimm, es ist harter Tobak. Ich finde es auch deswegen krass, weil es tatsächlich immer noch ein Streitpunkt ist in den USA, ob man das machen darf oder nicht. Also es gibt den Jeff Sessions, das ist ein sehr wichtiger und hochrangiger Berater von Trump, der das wirklich als Politik total richtig und gut findet. Gleichzeitig gibt es auch Aufnahmen von ihm, wo er sagt, Folter ist ein Ausdruck der Menschlichkeit. Also muss man sich vielleicht auch nicht wundern, was dann so passiert. Aber ja, das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und na, und gleichzeitig ist es aber eher doch einer auch dieser Hardcore-Typen, die alles an reproduktiven Rechten einschränken möchte. Ne? Also von wegen Pro-Life, haha. Ja, die also, Kinder sind immer so schön lange, merkt, da geht's halt nicht, solange sie im Bauch sind. Leben, solange ist es, und bei den US-Konservativen oder bei Trump, in der Trump-Doktrin, solange sind Kinder super und müssen auch um jeden Preis geschützt werden, auch um den Preis der Gesundheit der Mütter. Aber wenn sie dann draußen sind und dann vielleicht auch nicht weiß sind, und nicht in den USA geboren worden, denn kann man die eigentlich auch schon wieder so in so Heime stecken und abschieben. Da. Ja, das ist halt so krass, weil ja auch klar ist, also gerade auch in so einem jungen Alter Kinder zu trennen von ihren Eltern. Also das schwerste Traumatisierung. Was da an Trauma schwerste Traumatisierung, wird, ganz genau. Ja. Also es ist quasi die Blaupause auch für dann tatsächlich eben Traumatisierung, Drug Abuse, Kriminalität, das ist tatsächlich, sagen Kinderärzte, sagen Evolutionsbiologen, dass das Ursachen dann sein können. Also ja, man macht eigentlich das, wogegen man kämpfen will. Ich weiß nicht, wie man das noch ausdrücken soll. Es ist ziemlich fürchterlich an allen Fronten und bin gespannt, ob es da eine positivere Entwicklung gibt. Genau, was mich aber auch zu meinem kleinen Hai bringt, glaubt man gar nicht, aber der Titel zumindest passt. Nämlich mein kleiner Hai diese Woche ist ein Podcast und der heißt Terrible, Thanks for Asking. Also auf Deutsch. Großartiger Titel. Schrecklich, danke, dass du fragst. Und der bezieht sich darauf, dass man ja ständig gewartet hat, wie geht's dir eigentlich? Und das könnte also so eine Antwort sein. Mir geht's schrecklich, aber danke, dass du fragst. Und ja, es ist ein super Podcast, den ich euch wieder ans Herz legen möchte. Es geht immer um Menschen in großen Krisensituationen, die eben sagen könnten, terrible, thanks for asking, weil sie trauern, weil sie im Knast sitzen, weil sie pleite gegangen sind, weil sie unter einer Sucht leiden. weil Angehörige all das durchleben und so weiter und so fort. Und das ist ein Interview-Podcast, der ist aber sehr kurzweilig moderiert von Nora McErnie, heißt sie, glaube ich, die sich selbst immer als, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Witwe, also sie ist, das ist irgendwie der Hintergrund, sie ist sehr früh, sehr jung verwitwet und nutzt das aber eigentlich, um sich selber stark zu machen und hat daraus eine Karriere gestrickt. Also nicht aus dem Tatsache, dass sie eine Witwe ist, aber einfach aus der Tatsache, dass sie sehr früh und sehr geballt schlimme Dinge erlebt hat und die verarbeiten musste. Und ich finde das großartig. Sie ist sehr charmant, sie ist witzig. Auch in Situationen, wo man das echt nicht glauben kann. Und es ist ein wirklich großer Trost in dieser Zeit, diesen Podcast zu hören. Den empfehle ich euch sehr. Cool, ich habe den auch schon auf der Liste, habe den aber noch nicht gehört, aber jetzt umso mehr. Mein kleiner High ist ist mal wieder eine Fernsehserie. Du empfiehlst so mir die Podcasts, nicht die Fernsehserien. Wir haben ja schon angefangen. Und zwar gibt es jetzt nämlich endlich die zweite Staffel Queer Eye. Logischerweise empfehle ich euch hiermit auch die erste Staffel. Und Queer Eye, da ist das Konzept einfach so, es gibt die Fab Five, das sind fünf schwule Cis-Männer, die halt jeweils ein Thema haben, wo sie Experte sind. Also der eine macht so Kulturelles, was auch witzig ist, weil da fällt irgendwie alles Mögliche drunter. Der andere kümmert sich ums Thema Essen. Dann gibt's einen, der kümmert sich ums Thema so Kosmetik, Beauty, sowas. Der andere macht dann Fashion, also Klamottenauswahl. Und dann gibt es noch einen, der kümmert sich darum, ja, so um Innendesign, also dass dann die Wohnung oder das Haus irgendwie wieder schön aussehen. Und zwar besuchen die in jeder Folge eine Person, die nominiert wurde von einer ihr nahestehenden Person und die so ein bisschen, das Leben wieder irgendwie auf die Reihe kriegen. Das klingt jetzt ein bisschen weird, ich weiß. Aber das Schöne ist, es geht halt nicht nur um diese oberflächlichen Sachen, sondern gerade auch die Tatsache, dass sie, also die Folgen, die ich bisher gesehen habe, da haben sie vor allem eben auch Männer besucht, vor allem auch vorwiegend heterosexuelle Männer. Und das Geile ist halt wirklich, wie die es hinkriegen, in der Auseinandersetzung mit diesen Männern einfach denen auch ein anderes Gefühl von Männlichkeit zu vermitteln, eine andere Freiheit, mit Gefühlen umzugehen. Also es hat wirklich auch einen sehr stark therapeutischen Charakter, wenn man das so guckt. Und die sind einfach herzallerliebst. Gerade der Jonathan, der immer die Kosmetik macht, der ist echt mein Favorit, weil er ist so super femme, so wirklich super feminin und hat aber auch, ist ihm scheißegal, was irgendwer drüber denkt. Die ziehen einfach so, die sind einfach so sie selbst und ziehen das durch und sind aber dann auch mit Leuten konfrontiert in irgendwelchen kleinen Städten, wo es vielleicht mal eine homosexuelle Person gibt, also wo auch das adressiert wird, ne? Also dass dann eben, dass da Homofeindlichkeit gibt, dass es vielleicht auch Homofeindlichkeit in der Kirche gibt. Die bringen dann auch ihre eigenen Erfahrungen mit rein, auch mit Rassismus und so. Und ich weiß nicht, es ist einfach sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Format da so viel aufgreifen kann von dem, was gerade alles so wehtut in der Welt und einfach dadurch, dass sie miteinander reden, sich austauschen und eine Offenheit haben, dass da auch ja so ein bisschen so ein Heilungsprozess auch gewissermaßen passiert. Also ich habe, glaube ich, auch bei jeder Folge bisher irgendwie geheult, weil die wirklich so schön sind und einfach wirklich ans Herz gehen. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Was nicht heißt, dass da nicht auch mal problematische Sachen drin sind. Also ich habe zum Beispiel gehört, die habe ich noch nicht gesehen, aber bei der neuen Staffel gibt's so auch eine Folge mit einem Transmann, die wohl ein bisschen ist, aber so im Großen und Ganzen tut es einfach sehr gut, so ein Format zu haben. Es ist durchaus so ein Happy Place. Und ja, da freue ich mich, dass die jetzt da sind, die zweite Staffel Queer Eye. Sehr schön. Und oh Gott. Es musste sein. Vergesse es immer, dass du diese, also ich wirklich sofort die, verdränge ich diese App und dann ist sie wieder da. Aber gut. Ja. Dann, so ist aber es. Dann auch auf diesen, Soundeffekt aufsetzen. Was empfiehlst du denn diese Woche für deine drei Content? Sowieso immer alles, wisst ihr ja. Aber was mir aus der letzten Zeit besonders am Herzen liegt, nicht zuletzt, weil es auch von einem Herzensmenschen kommt, unsere Freundin Diana aus den USA hat auf Englisch einen Post geschrieben, wo sie darüber schreibt, wie sie wie sie es eben selber mit Depressionen zu tun hat und was sie daran stört, wenn es ja einen Fall von, wo jemand durch Selbstmord gestorben ist und dann war das vielleicht eine berühmte Person, da gab es ja in der Vergangenheit auch wieder ein paar Fälle und dann wird wieder verstärkt darüber geschrieben und dann wissen wir ja auch, da muss man sehr sensibel mit umgehen, nicht zuletzt, weil das wieder auch zu Nachahmungen führen kann und aber auch viele Menschen, die davon betroffen sind, mitunter wohlmeinend reagieren, wenn sie sowas sagen wie, ja, wer irgendwie Suizidgedanken hat, meld dich, wenn was irgendwie ist. Melden, genau, wenn es dir irgendwie schlecht geht, ich bin da, was ja nett gemeint ist, aber was dann eben aus diversen Gründen für die betroffenen Personen mit den psychischen Erkrankungen im schlimmsten Fall sogar auch das Gegenteil bewirken kann. Und das hat sie sehr schön ausgeführt und hat gesagt, was man aber stattdessen tun kann und wo man sozusagen diesen guten Willen, diese guten Absichten stattdessen rein kanalisieren sollte. Und den lege ich euch sehr ans Herz. Und glaube ich, hat sie was ganz, ganz Wichtiges aufgegriffen, nicht zuletzt auch um weiter daran zu arbeiten, dass wir dieses Stigma rund um psychische Erkrankungen, Depressionen abbauen können. Gut, ich empfehle natürlich auch diesen großartigen Artikel und darüber hinaus Levis aktuelle Kolumne, wo es darum geht, wie soll man sich eigentlich dazu verhalten, dass Menschen gerade in Städten auf die Straße gehen und eine Kippa anziehen, obwohl sie nicht des jüdischen Glaubens sind, aber sie wollen ihre Solidarität eigentlich ausdrücken mit Menschen jüdischen Glaubens und gegen Antisemitismus demonstrieren, was ja eigentlich eine super Sache ist und richtig ist. Und Levi sagt aber so ein bisschen mal so aus seiner Sicht als Mensch, der das nicht nur macht, um irgendwie zu demonstrieren, sondern zu dessen Glaubens einfach dazugehört, der wahrscheinlich jeden Tag oder sehr häufig mit einer Kippa rausgeht, wie sich das eigentlich anfühlt, solche Bilder zu sehen und wie es ihm damit geht. Ich fand, dass er sehr gut nochmal ausarbeitet, dass es einen Unterschied eben gibt zwischen das gehört zu deinem Leben und das ist gerade eine Art Performance, die du machst. Es hat mich auch erinnert an die, es gab so eine Zeit, da waren so journalistische Stücke beliebt, wo Frauen die nicht muslimischen Glaubens waren, sich ein Kopftuch aufgesetzt haben, rausgegangen sind, mal zu gucken, was passiert. Und es ist immer dann problematisch, wenn ich immer wieder aus dieser Identität natürlich rausschlüpfen kann und nicht langfristig die Konsequenzen trage und auch nicht das ganze Bild sehe, zwangsläufig nicht, weil es halt immer nur eine Performance ist, die ich da abliefere. Ja, das fand ich, hat er ganz gut nochmal zusammengefasst oder auch einfach gibt auch nochmal gute Tipps, was man machen kann, um Solidarität zu zeigen mit jüdischen Menschen und fand ich sehr schön berührend geschrieben und absoluter Lesetipp von mir für euch. Genau, sowieso immer alle Sachen von Levi finde ich sehr super, aber ich fand den auch speziell einfach schön differenziert und gut ausgeführt. Auch am Ende wieder in Verbindung mit dem, was ich vorher meinte. Ne? So dieses ist gut gemeint, aber gut gemeint heißt leider auch noch nicht immer, dass es dann gut gemacht ist. Na, das ist das eine und das andere, glaube ich, dass gerade in diesen Zeiten wichtig ist, dass wir weiter diese Gespräche führen über den nächsten Schritt. Also nicht immer so rückwärtsgewandt und gucken, was everything is terrible, sondern was können wir eigentlich tun, um damit die Dinge irgendwie cooler sind und besser werden und dass wir nicht das bisschen, was wir uns schon erarbeitet haben an eben Menschenrechten für alle, dass wir das so aufgeben, sondern in diesem Sinne weiter debattieren. Das finde ich ganz wichtig. Genau, das war auch meine Oscar-Ecke. Anne, wir sind schon Ja. wieder über die Zeit. Dabei müssen wir noch eine wichtige Sache sagen. Ja, scheiß drauf, ist jetzt so. Ihr habt das nicht gehört, ihr habt gar nicht auf die Uhr geguckt, weil es natürlich so spannend und unterhaltsam war, dass euch das sowieso egal ist. So, Fakt. Genau. Und es ist euch aber vielleicht nicht egal, dass wir bald in die Sommerpause gehen. Das wollten wir euch heute verkünden. Für ein paar Wochen werden wir unsere Batterien aufladen. Na, bald ist gut, ab sofort, ja. Ja, in sofortiger Das ist Wirkung. quasi Ich komme ja von Wischabowski unsere auf der letzte Pressekonferenz Amtshandlung mit der vor der Mauer, weißt du? Sommerpause, ja. Nach meinem Wissen tritt das sofort an. So. Das war jetzt mein Schabowski-Moment, das war eigentlich dein Schabowski-Moment. Ja, genau. Du hast mir meinen Schabowski-Moment geklaut. Das Come ist einfach mein Schicksal. Du bist nicht die Erste. on. Genau, also, wir gehen in die Sommerpause, wir laden die Batterien auf. Bitte macht das auch, wenn ihr könnt. Und schickt uns Gastbeiträge, Vorschläge für Gastbeiträge. Genau, also unser Postfach macht jetzt keine Sommerpause, da werden wir schon immer noch mal reingucken und freuen uns natürlich, wenn ihr uns da Ideen schickt oder vielleicht auch schon Texte ja so als Entwürfe habt. Lest euch am besten auch noch mal die Bedingungen durch. Wir haben das auf kleiner3.org/kontakt. Da ist natürlich auch die E-Mail-Adresse hallo@kleiner3.org. Aber da seht ihr auch noch mal, was wichtig ist, wenn ihr einen Gastbeitrag einreichen möchtet. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Dinge schickt. Sind total gespannt darauf, was ihr uns schickt. Ja, gibt es noch was zu sagen? Wir werden Badehosen tragen diesen Sommer wahrscheinlich. Wir werden darauf achten, dass sie uns nicht gestohlen werden. Wenn doch, werden wir es irgendwie mit Fassung tragen und nicht den Zivilisationsbruch ausrufen. Gibt es noch was zu sagen? Sollen wir noch Ich was? trage sowieso Badeanzüge. Ich habe dieses Problem gar Genau, nicht. ich gehe eh nicht in. Also in Seen, die kann ich sowieso nicht baden gehen. Ich hab eine Blaualgenallergie. Ich bin fein raus. Okay, Fun Facts about Jule. Ja, nee, aber ja, ansonsten, ich glaube, wir werden einfach versuchen, mal wieder ein bisschen durchzuatmen, uns zu überlegen, was da alles noch für die nächste Hälfte des Jahres an tollen kleiner drei Sachen kommen kann und soll und Und offline freuen gehen. Ich uns. kann das immer noch wieder empfehlen. Ja, Macht das einfach stimmt, das empfehle mal. ich auch sehr. Bis wirklich zu löscht diese Löscht die Scheiß-Apps vom Apps. Wenn ihr Telefon. es könnt, schmeißt Facebook vom Handy, schmeißt Twitter vom Handy. Macht einfach Ja, mal es ist nüschte. besser so. Hört gute Podcasts, lest ein paar gute Ja. Bücher, geht Eis essen, trefft euch mit euren Freunden und Freundinnen und weiß ich nicht, was ich noch empfehlen soll. Geht So ist nicht. doch schon mal eine gute Ja, Liste. Ich finde das gut. das Internet, das kann auch manchmal, muss auch mal Pause machen, würde ich sagen. Genau, pflegt euch, schätzt die Orte, an denen ihr euch von diesem Patriarchat erholen könnt. Und dann geht's hoffentlich wieder frisch gestärkt weiter. Richtig. Ja. Dann sehen wir euch auf der Dann. anderen Seite des Sommers. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Bis zum Mal. nächsten Mal. Macht's gut.